Ich esse zu viel. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Wie will er mir denn das beweisen, dass das nicht stimmt? Ich versuch's. Übergewicht hat nichts mit übermäßigem Essen zu tun. Das ist sogar ganz einfach zu beweisen. Unser biologischer Körper hat sich in den letzten 10.000 Jahren von seinem Bauplan her nicht weiterentwickelt. Unsere Überaugenwulsthöhe, unsere Eckzahnlänge und unser Gehirnvolumen haben sich nicht verändert. Wir werden zwar immer größer und immer intelligenter, das liegt aber nicht an unseren Erbanlagen, sondern allein daran, dass wir sie besser nutzen. Wir leben nicht mehr in permanenter Kriegsgefahr, werden also daher immer größer und wir ernähren uns regelmäßiger. Dadurch sind wir gleichmäßiger versorgt und werden abwehrstärker. Wir müssen uns nicht mehr mit Zittern vor Kälte schützen, sondern haben Zentralheizung und Pullover. Durch all diese Optimierung erreichen wir ein höheres Lebensalter. Jeder Kaninchenzüchter kennt diesen Optimierungseffekt. Setzen Sie einmal zwei Wildkaninchen zusammen in einen Käfig. Nach 2 bis 3 Generationen sind die Nachkommen um einiges größer als die Großeltern. Nicht etwa, weil sich die Erbanlagen verändert hätten, sondern weil die Anlagen besser zur Ausprägung kommen. Der Bauplan unseres biologischen Körpers weiß also gar nicht, dass wir Kühlschränke, Speisekammern und Supermärkte haben. Unser biologischer Körper ist nach wie vor darauf ausgerichtet, dass wir so ungefähr alle 3 bis 4 Tage etwas zu essen bekommen. Alle 3 bis 4 Tage. Mehr gibt es in der freien Natur für so ein komplexes Säugetier, wie wir es sind, nicht. Bei jahreszeitlichen Änderungen wurde es mit Sicherheit zwischenzeitlich obendrein sehr schwierig, sich auch nur jede Woche satt zu essen. Trotzdem war das für unseren Körper nie ein ernstes Problem. Sie können bei guter Ernährungsausgangslage mühelos eine ganze Woche lang nichts essen. Heilfasten nennt man das. Allerdings sollte man sich innerlich darauf einstellen, sonst gibt's Probleme. Und versuchen Sie bitte nicht ohne Anpassung 2 Tage lang keine Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Denn dann würden Sie merken, was Sie am meisten brauchen, nämlich Wasser und nicht feste Nahrung. Letztere ist zwar ganz angenehm und auch erlaubt, doch als Erwachsener brauchen wir nur eine recht geringe Menge an fester Nahrung, sozusagen eine Erhaltungsdosis von Mineralien, Vitaminen, Elektrolyten, Energie und Eiweiß. Wasser ist unser Hauptnahrungsmittel. Ganz normales, klares Wasser. Daraus besteht unser Magen, unser Gehirn und auch unser Fett zu einem großen Teil. Körperfett setzt sich aus Fettsäuren zusammen, also Verbindungen, deren Hauptbestandteil mit der chemischen Formel COOH, vereinfacht, beschrieben wird. Das sind die Atome Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff. 2 Drittel sind also Kohlenstoff, ein Teil Wasserstoff und der Rest Sauerstoff. Und damit ist Fett nicht nur unser Energieträger, sondern enthält die Bestandteile von Wasser. Deshalb lagern wir es bei einem Mangelempfinden ja auch ein. Rein rechnerisch äße ein Mensch also jeden Tag das Dreifache dessen, was der Körper eigentlich braucht. Ein Mensch, der 2 Mahlzeiten täglich zu sich nimmt, esse jedoch rein rechnerisch gesehen etwa das 5- bis 6-fache von dem, was der Körper benötigt. Und ein Mensch, der nicht jeden Tag 30 Kilometer lang zu Fuß geht, sich mit Zittern vor Kälte schützt und Bäume hinauf und wieder herunterklettert, isst so ungefähr das 30- bis 40-fache von dem, was sein Körper zum gesunden Leben braucht. Seit Hunderten von Jahren nehmen wir alle ein Vielfaches von dem zu uns, was für unseren Körper physiologisch notwendig ist. Das ist jedoch an sich kein Problem, denn was der Körper braucht, das nimmt er sich und verstoffwechselt es. Und was zu viel ist, befördert er unausgewertet wieder heraus. Wenn Sie zu viel Kalzium zu sich nehmen, meinetwegen, wenn Sie 1 Kilo Quark jeden Tag essen, dann bekommen Sie auch keine Stoßzähne. Was der Körper nicht braucht, scheidet er wieder aus. Es sei denn, Sie hindern ihn daran. Und das tun Sie. Wenn übermäßige Nahrungsaufnahme dick machen würde, würden wir alle jeden Tag dicker werden und mit 25 Jahren etwa 500 Kilogramm wiegen. Wir wären also schon längst ausgestorben. Es heißt immer, wir benötigen eine bestimmte Menge an Kalorien und würden Fett aufbauen, wenn wir diese Menge in der Zufuhr überschreiten würden. Aber mal ganz ehrlich, Kalorien sind eine Maßeinheit für Energie. Und aus bloßer Energie machen wir Fett? Für mich klingt das wie ein chemisches Wunder. Dann müssten wir nach der Sauna oder nach dem Sonnenbaden ja auch Fett aufbauen. Denn durch die äußere Wärmezufuhr sparen wir Unmengen von Energie ein. Es ist aber gerade so, dass die Ureinwohner der kältesten Regionen der Erde, etwa die Inuit oder auch die Mongolen, einen deutlich höheren Körperfettanteil als gesunde Mitteleuropäer haben. So sind etwa deren Augenlider mit einer zusätzlichen Fettschicht versehen. Wohl deshalb, damit die mit Wasser gefüllten Augäpfel bei minus 40 Grad nicht einfrieren. Ich möchte Ihnen nur, um Sie etwas nachdenklich zu machen, eine Meldung vom November 2003 wiedergeben, die ich in zahlreichen Internetpublikationen, darunter auch unter spiegelonline.de, gefunden habe. Der 87-jährige Inder Pralajani behauptet, er habe seit 75 Jahren weder getrunken noch gegessen und er scheide auch nichts aus. Mediziner, die Pralajani untersuchten, hatten keine Erklärung. Er hat seit 10 Tagen weder Nahrung noch Flüssigkeit zu sich genommen und weder Urin noch Stuhl ausgeschieden, sagte einer der Ärzte des Krankenhauses in der Stadt Ahmedabad. Dass es sich um einen Betrug handle, wird zwar manchmal spekuliert, sei aber wenig wahrscheinlich. Während des Krankenhausaufenthaltes sei Jani per Videokamera permanent überwacht worden. Jani, der normalerweise in einer Höhle im westindischen Bundesstaat Gujarat lebt, führte seine Fähigkeit auf eine Gabe der Göttin Amba Mata zurück, berichtet das Blatt weiter. Er behauptete, eine seit seinem 8. Lebensjahr aus einem Loch im Gaumen strömende Flüssigkeit ersetzte Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme. Die Ärzte hätten den Austritt von Flüssigkeit aus einem Gaumenloch bestätigt, diese aber nicht analysieren können, hieß es. Der australische Ernährungswissenschaftler Professor Peter Clifton schätzt, bei einem heruntergefahrenen Stoffwechsel könne ein Mensch 100 bis 120 Tage ohne Nahrung und 24 Tage ohne Wasser auskommen. Immerhin. Ich habe zwar weder eine Ahnung, ob dieser Mensch womöglich einen Trick kennt, um Photosynthese zu betreiben, also wie ihre Zimmerpflanzen aus Sonnenlicht Kohlenstoff zu machen, noch empfehle ich Ihnen, diese Askese nachzuahmen. Aber ich möchte Sie hiermit vor die Wahl stellen, entweder zu prüfen, was Sie glauben, oder Gegenbeweise zu bringen. Sagen Sie nun, Quatsch, das geht doch gar nicht, was Jani behauptet. Dann müssen Sie ihm das auch beweisen. Was Sie jedenfalls nicht beweisen können, ist, dass übermäßiges Essen dick macht und dass man alleine durch weniger Nahrung zwangsläufig auch Mangelerscheinungen bekommt. Denn selbst wenn der Inder die 400 Ärzte getäuscht haben sollte, wie die Indian Rationalist Association behauptet, aber nicht beweisen kann, so hat dieser schlanke Mensch offenbar zumindest eine Woche lang nichts zu sich genommen, ohne dass ihm dieses etwas ausgemacht hätte. Viele deutschsprachige Autoren berichten von ihren Erfahrungen ohne Nahrung und vermitteln diesen Prozess auch in ihren Seminaren. Ich persönlich habe 2 durchaus ernstzunehmende Menschen kennengelernt, die selbst einige Monate photoautotrop, also ohne Essen und Trinken, lebten. Der Münchner Heilpraktiker Dirk Olsen erzählte mir persönlich, er hätte nach 9 Monaten Nahrungslosigkeit aus sozialen Gründen wieder zu essen angefangen. Es wurde ihm zu anstrengend, bei Restaurantbesuchen seinen Bekannten immer wieder zu erklären, dass es ihm nichts ausmache, wenn sie essen würden. Er aber ohne Mahlzeit nur dabei säße. Wir denken immer, wir müssten jeden Tag etwas essen. Das stimmt einfach nicht. Nun können Sie argumentieren, dass ja schließlich hin und wieder Ihr Magen knurrt und Ihnen damit zeigt, dass es Zeit wird, etwas zu essen. Untersuchen wir das kurz. Was ist denn Magenknurren überhaupt? Zunächst ist es nichts weiter als ein Geräusch. Es wird dadurch hervorgerufen, dass sich der Magen weitgehend geleert hat, aber der Darm weiterhin in Bewegung ist und Luft weiter transportiert. Das ist hörbar und klingt so ähnlich, wie wenn Sie bei einem gefüllten Waschbecken den Stöpsel ziehen und beim Leerlaufen durch Luftwasserverwirbelung ein Geräusch entsteht. Dieses Geräusch ist nur ein Zeichen dafür, dass der Magen leer ist, nicht dass Sie Hunger haben. Echten Hunger haben Sie ohnehin nicht, wenn Sie übergewichtig sind, höchstens eine kurzzeitige Hypoglykämie. Wenn der Magen knurrt, haben Sie ein Hungergefühl. Doch für ein Gefühl brauchen Sie keine Materie, sondern Informationen. Wenn er knurrt, ist der Magen mit seiner Arbeit fertig. Doch was würden Sie wohl sagen, wenn Sie mit Ihrer täglichen Arbeit fertig sind und Ihr Chef Sie sofort mit neuen Aufgaben überfrachtet? Genau so behandeln Sie Ihren Magen. Der Magen besteht zum Großteil aus Wasser. Und das ist das, was Sie ihm getrost geben können, wenn er knurrt. Wenn Sie genug trinken, bekommen Sie hierdurch ein subjektives Sättigungsgefühl und der Magen kann trotzdem weiterhin Pause machen. Überdies werden Sie nach kurzer Zeit sehr stolz und glücklich sein, weil Sie anstelle von Nahrungsaufnahme einfach Wasser trinken. In meinem privaten Umfeld gibt es eine 87-jährige Dame, die im Alter spontan aufgehört hat, Mittag zu essen. Sie bekam plötzlich die Erkenntnis, dass das Mittagessen nicht, so wie sie es ein Leben lang, ohne weiter drüber nachzudenken, geglaubt hatte, unerlässlich wäre. Sie fühlt sich nun viel wohler und ist interessanterweise trotz des Absetzens der Pflichtmahlzeiten topfit. Ich selbst bin eher ein Abendesser, esse also oftmals den ganzen Tag über nichts oder versorge mich mit einer Erhaltungsdosis Kohlenstoff in Form von Lakritz, Marzipan, Schokolade, Gebäck oder anderen Süßigkeiten. Sport treibe ich übrigens keinen. Auch trinke ich viel guten Kaffee und qualitativ hochwertigen Rotwein und zudem viel Bergkristallwasser. Allerdings belohne oder tröste ich mich mit meinen Speisen und Getränken nicht, sondern ernähre mich davon. Das macht den gesunden Unterschied.